Modell der Erde. Zwei kindliche Engel, ein Todes- und ein Lebensengel, inszenieren ein Spiel, in dem sie Menschen aus historischen und utopischen Zeiten aufeinanderstoßen lassen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Verdammt heiß heute. Jawohl, Herr, verdammt heiß heute. Aber der Wind steht verdammt gut. Jawohl, Herr, verdammt gut. Wir werden verdammt Fahrt haben. Jawohl, Herr, verdammt. Verdammte Luft auf dem Vorschiff. So dick, dass man sie essen könnte. Der Teufel soll sie essen. Kurs liegt auf Nord-Nordost. Ich bin in der Kajüte. Kurs Nord-Nordost! Ich weiß nicht, ob die Bande es schaffen wird, unseren Eimer auf Grund zu setzen. Ich weiß nur, einige von uns werden mehr Löcher im Balg haben, als der Kasten braucht, abzusaufen. Das weiß ich genau. Jawohl, Herr, genau. Das Aquarium, ein Hörspiel von Christa Reinig. Die Stimmen, Weißer Engel genannt Argil, Rustel Halenke. Schwarzer Engel genannt Bruno, Gieselheit Hönsch. Morgen Montag, ein toter Froschmann, Jürgen Goslar. Lee, seine Frau, Elisabeth Schwarz. Jasper, sein Bruder, Peter Roggisch. Der Vater, Hans Timmerding. Die Mutter, Mila Kopp. Emma Dunbar, Kapitän der Viermastbark, Elsie Blunt, Günther Lüders. Staunton, sein Offizier, Heinz Schimmelpfennig. Ein Mat, Herbert Dubro. Dispatcherin, Marisa Gaffron. Frau Neumann, Lotte Bethke. Die scheußlichen Drähte, man fällt lang hin. Es kommt alles weg, darum hab ich's vor die Tür geschmissen. Ich arbeite an einer drahtlosen Schöpfung. Nun wirst du endlich die Dinge ruhen lassen und aufhören zu schöpfen. Rate, was ich jetzt gerade schöpfe. Du errätst es nie. Sag. Ich konzipiere die Antimaterie. Aha. Ach, ich hab dich wirklich lieb, mein Schwarzer, aber deine Unwissenheit, besser gesagt dein Nicht-Wissen-Wollen kränkt mich. Wenn du redest oder vielmehr reden schweigst, beginne ich an mir selbst zu zweifeln. Mit dem Aquarium spielst du nicht mehr? Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich gehe jetzt dem Problem der Raumgeschosse nach. Wenn du willst, kannst du den ganzen Sumpf ins Badezimmer schütten und durchspülen. Da liegt allerhand auf dem Grund. Wenn ich den Doppler-Effekt dialektisch in sich aufhebe... Es ist wirklich ganz verdreckt. Man sieht kaum mehr durch die Scheiben. Eigentlich wollte ich noch einen Pylomenylaggregator ins Aquarium einbauen. Was ist das wieder? Ach, ich weiß nicht. Ich wollte es ja erst erfinden. Die Holzdinger sind alle unten im Sand. Nur das Blech schwimmt nach oben auf. Das muss gestern passiert sein. Was ist das da für ein Holzding da unten? Ach, eine abgesackte Viermastbark. Was, eine Viermastbark? Ach, ein windgetriebenes Oberwasserfahrzeug aus Holz. Und dann fand ich heraus, dass Metalle sich im Wasser besser bewähren. Das war eine Pointe, die kannst du mir nicht nachempfinden. Ich ließ den Wind Wind sein und nahm Feuer als Antrieb. Ich heizte das Metall. Es lief wie der Teufel durchs Wasser. Manchmal denke ich, ich verliere den Verstand. Bruno, wenn ich so weiter schufte, drehe ich durch. Und das da, das ist ein Atom-U-Boot. Wieder was anderes. Gleich taucht es. Kommt es wieder hoch? Wenn ich will. Nun nie mehr. Argil. Warum hast du das getan? Warum sollte ich nicht? Es ist doch deine Idee, dass Nichtschaffen allein das Wahre sei und das Geschaffene Lug und Trug. Wenn ich zerstöre, zerstöre ich nur meinen eigenen Lug und Trug. Und außerdem, wo sollte ich denn hin mit dem Zeug, wenn ich alles aufbewahren wollte? Was geschieht nun mit den kleinen Figuren in dem Boot? Die haben ausgelitten. Haben sie denn zuvor gelitten? Weiß ich, ich sag nur so. In einem alten Buch habe ich das gelesen. Die weißen Engel seien schrecklicher als die schwarzen Engel. Es kommt vom Bücherlesen. Ich lese nie. Warum leben sie im Wasser nicht weiter? Weil sie keine Luft bekommen. Was ist Luft? Ja, was ist Luft? Luft ist ein Gasgemisch. Was ist ein Gasgemisch? Nächste Frage, nicht wahr? Was kümmert dich das alles? Du schaffst ja nicht. Aber da sind andere Figuren, die leben. Die haben eine andere Atmung. Was ist Atmung? Ganz einfach. Alle Figuren, die du siehst, beschäftigen sich die 5 Minuten oder halbe Stunde ihres Daseins. Das heißt, die Zeit zwischen 2 Verwandlungen. Mit nichts als mit Luftpumpen. Das ist halt ihre Existenz. Sie pumpen Luft durch sich hindurch. Sie atmen und die einen atmen über Wasser und die anderen atmen unter Wasser. Und wenn sie aus ihrem Element kommen, müssen sie sterben. Das hast du aber sehr schlecht eingerichtet. Wenn es nach mir ginge. Du erfindest doch dauernd das Zeug und wirfst es wieder weg. Hör zu, wie es mir ergeht. Ich baue ein Molekül. Ich errichte eine Zelle. Die Zelle. Auf einmal sind es 2. Ich denke, ich sehe nicht recht. Bist du mir sehr böse, wenn ich nichts verstehe? Ich begreife es selbst nicht. Ich laufe hinter meinen Geschöpfen her und tue ihren Willen. Ich lasse sie sich teilen. Da trennen sie sich zu Arten. Und jede Art trennt sich in 2. Sieh mal deine Schuhe an. 2 gleiche. Und doch unvertauschbar. Ein Paar. Das paart sich. Und dann gibt es mehr von jeder Sorte. Kannst du das nicht auch mal mit meinen Schuhen tun? Ich kann es nicht. Sie können es. Sie tun es über meinen Kopf hinweg. Die Schuhe. Ich muss es dulden. Was du sagst, macht mich sehr betroffen. Ach, mir gibt es selbst auf deinen Schlag, wie ich die Dinge verlasse und wiederfinde. Als ob sie einen Eigenwillen hätten, aber einen schabernackischen. Vielleicht waren es kleine Götter, die da ausgelitten haben. Argil, du hast Götter zerstört. Nicht anzunehmen. Zu einem Gott gehört ein Selbstbewusstsein. Er ist sich der Dinge bewusst, die er tut, und er erkennt die Zusammenhänge seines Handelns. Und woher willst du wissen, dass es bei deinen Geschöpfen anders ist? Schau auf die Uhr. Die 5 Minuten, die sie zum Werden und Vergehen brauchen, die halbe Stunde höchstens. Das Längste, was ein Wesen aushält, ist 1 Tag. Wie sollen sie da Selbstbewusstsein bilden? Ach, schlag dir das aus dem Kopf. Von Instinkten gelenkt bewegen sie sich im Raum und das ist ihre Existenz. Kannst du sie wieder lebendig machen? Nicht gern. Ich würde mein eigenes Kausalprinzip außer Kraft setzen. Ich tue nicht gern was gegen meine eigenen Spielregeln. Könnte ich es tun? Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Wo bleibt dein Prinzip von Nichtsein und Nicht-Nichtsein, mein Schwarzer? Ich verstoße gegen meine Spielregeln und du verstößt gegen deine Spielregeln. Ich lasse sein und du stellst dein Kausalprinzip auf den Kopf. Ja? Ich bin dein Gastweiser. Du musst es mir erlauben. Ich kann nicht. Argil. Gut. Nimm deine Ausgelittenen. Nimm die bei der Viermastbark. Die haben sich gut gehalten. Ich greife mir einen Frosch aus dem Terrarium und setze ihn unter Wasser. Ich mache tot und du machst lebendig. Und dann wollen wir sie gegeneinander laufen lassen. Na, fang an. Wie denn? Du musst dein Geschöpf ansprechen. Wie kann dieser Knirps mich hören? Ich rede viel zu laut für seine winzigen Ohren. Da ist ein gutes altes Telefon. Das macht dich leise. Und was sag ich? Himmel, irgendwas. Mime, sprich. Denk, du seist ein Multigott und er ein kleines Untergottchen. Er ist dein Angestellter. Sprich. Hier, Captain Dunbar. Captain Dunbar, Amos Dunbar, auf dem Weg zu Fuß nach Hongkong, ab Liverpool 1793 am 24. Januar. 4 Mast Park, Elsie Blunt, bitte abschreiben. Kurs war dein Nord-Nord-Ost, gegenwärtiger Standort, unbekannt, Ankunft in Hongkong voraussichtlich verzögert. Mannschaft, Fehlmeldung. Im Januar setzen wir Segel. Das kommt mir langsam in mein verdammtes Hirn zurück. Die Mannschaft taugt in nichts. Das Material für die Seefahrt wird von Jahr zu Jahr schlechter. Ich arbeite an einer Dickschrift für seine Majestät, den König, Gott schütze den König und das hochgeborene Parlament betreffend die Perspektiven der umwälzenden Erfindung der Dampfmaschine, die Marten durch eine Art von Dampfrobotern zu ersetzen. Man könnte sie künstlerisch ausgestalten mit Blechkopf und Perücke. Wachs halte ich in Anbetracht ihrer Aufgabe für ungeeignet. Moralische Bedenken sind gering. Der Dampf geht durch eine künstlich gebildete Tabakpfeife aus dem Maul. Ab der Gottesdienst an Bord wird ersetzt durch Bibelsprüche, die man den Robotern in die Dampfkolben stanzt. Diese meine Denkschrift. Was? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ja, wie Sie sagen, Admiral. So. PX-13-17. PX-13-17? Ja, PX-13-17. Admiral, ohne ein Geheimnis auszuplaudern, PX-13-17 ist eine Zahl, oder besser war eine Zahl, auf dem Inventarverzeichnis meiner Verewigten, Elsie Blunt, und bedeutete Backbordwasserkanister 2. Die Jungs nannten ihn den dicken John. Er wurde niemals angestochen, bevor er nicht 14 Tage flaute über den schlappen Segel. Oh ja, wir haben schon was durchgestanden, ich und die Elsie. Nein. Was? Ich? Ich bin PX-13-17? Ja, wie komme ich zu der Ehre? Auf dem Tiefseepersonalverzeichnis? Ja, das soll der Teufel wissen, nicht ich. So. Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Admiral, und ohne den Respekt zu verletzen. Ich bin ein verdammt christlich aufgrund gesetzter Seemann mit 4 Kugeln im getauften Leib. Meuterei. Der Mat selig nähte mich ein, dann sprang alles über Bord. Und ich, Captain Amos Dunbar, in Segeltuch auf der Brücke meines Schiffes liegen, ging mit demselben unter, wie es sich gehört. Aber ein Wasserkanister bin ich nicht. Aber bei allem Respekt, Herr Admiral, ein Wasserkanister ist etwas Heidnisches. Ich bin ein Kapitän. Ja, ich versuche ja zu verstehen. Ja gut, Herr Admiral, ich habe dich eingesehen, aber verstanden. Bin weiterhin Kapitän und trage die Nummer PX-13-17 und bin unter dieser Nummer jederzeit zu erreichen. Das geschieht alles, wie Sie wollen. Herr Admiral, hier. Herr Admiral! Ist aus. Verdammt. Nur gut. Ja, das Material für die Seefahrt wird von Tag zu Tag schlechter, sogar in der Admiralität. PX-13-17 ist ein verdammter Zufall. Das war ein schwerer Brocken. Jetzt läuft er. Nun mal her mit deinem Froschweißer. Eine Frage noch. Was ist das eigentlich, ein Admiral? A481 Oktaeder C zu D, es spricht 946-320. Ist dort A481 Oktaeder C zu D? Ja, hier ist A481 Oktaeder C zu B, das heißt B zu D. Verzeihung, ich wiederhole. Hier Oktaeder A481. Nicht doch. Ist dort die Hauptzentrale Liebenau, Kreis Selchow? Ja, das ist sie. Mit wem spreche ich? 946-320. 946-320, notieren. Morgen Montag geht über Planquadrat QM23 zu 2Y zugeteilter staatlicher Landregen nieder. Morgen Montag Planquadrat QM23 zu 2Y. Wiederholen Sie? Falsch verbunden. Ist dort nicht A481 Oktaeder C zu D? Ja. Aber wir beziehen unseren Landregen seit 6 Wochen aus natürlichen Quellen. Packen Sie den zugeteilten staatlichen woanders hin, sonst gibt's eine Katastrophe. Stellen Sie natürliche Quellen ab und montieren Sie zugeteilter staatlicher Landregen auf Planquadrat QM23 zu 2Y. Morgen Montag. Mit wem habe ich gesprochen? Mit morgen Montag. Bitte? Morgen Montag. Sie sind betrunken im Dienst. Ich gebe Sie nach oben weiter. Ab. Immer den Ärger mit meinem Namen. Ich muss mich umschulen lassen, mein Gott. Was? Ich sagte mein Gott. Was, wer ist Gott? Was geht mich das denn an? Sie, gehen Sie aus der Leitung, Sie Provokateur. Wie kommen Sie überhaupt dazu, auf der Hauptzentralleitung zu liegen? Ja, mein Gott. Kann man nicht mal mehr meinen Gott sagen? Wo bleibt denn die Verfassung? Wer sind Sie überhaupt? Es wird hier immer verrückter mit den Kontrollen. Ja? Nein. Ja, so. Das ist... Verzeihung, ich muss meine Pflicht tun. Wir arbeiten im Selbstbildungszirkel gerade das Thema durch Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In diesem Sinne bitte ich Sie... Ja, Herr General, trotzdem, ich werde sonst entlassen. Bitte sagen Sie die heutige Ziffer. 00, verzeihen Sie, Herr General, ich musste meine Pflicht tun. Es hätte ja ein Feind sein können. Verzeihung, Herr General, ich hatte gerade ein schwieriges Gespräch zu meistern. Oh ja. Jawohl. Jawohl, jawohl. Ja. Ja. Ja, ja. Jawohl. So ist es. Es ist so, wie es ist. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, jawohl. Jawohl. Jawohl. Jawohl, ich sehe ein. Ich sehe ein. Das sehe ich ein. Wenn ich mir erlauben dürfte, ich bekenne mich schuldig, wenn es gewünscht wird. Es macht mich stolz, dass der Herr General von meinen Angelegenheiten Notiz nimmt. Nein, ich habe leider keine Angehörigen mehr. Ich bin alleinstehend, außer natürlich meinen Mitarbeitern, denen ich in kollektiver Zuneigung verbunden bin. Meine Angehörigen, meine Frau, meine Eltern, mein Bruder bekamen eine Urlaubsreise zugeteilt, von der ich aus innerbetrieblichen Gründen ausgeschlossen war. Sie wurden mit dem Turboroter Friedensall von Krimitschau nach Weihaiwei geschossen. Sie kamen niemals an. Eine Kommission hat ein Gutachten ausgearbeitet über einen bedrohlichen Herd sich im stillen Ozean vom Meeresgrund her ausbreitender Antimaterie-Teilchen aus der Minus-Beta-Familie. Aber das hat sie natürlich nicht wieder lebendig gemacht. Ich erlaube mir ja bitte keine Kritik in der staatlichen Akademie. Es ist reine Selbstkritik, wenn ich feststelle, ich bin nun alleinstehend. Ich danke Ihnen, Herr General, von ganzem Herzen. Ja, Herr General, ich darf freudig zustimmen. Ich habe einige Volksaktien der Utopia AG. Ich bin sehr stolz auf die Ehre. Nachzufragen? In welcher Angelegenheit? Darauf bin ich nicht gekommen, Herr General. Einfach nachzufragen, ob man Tote lebendig machen kann? Man hätte mich für einen Provokateur gehalten. Herr General, haben recht, es wäre sehr gut, wenn sich das Kollektiv einmal mit meinem ideologischen Versagen auseinandersetzen würde. Selbstverständlich hatte ich große Sehnsucht, meine lieben Angehörigen wiederzusehen. Aber ich hielt es für eine atavistische Gefühlsaufwallung und kämpfte dagegen an. Natürlich sind wir noch nicht so weit, Tote wieder lebendig zu machen. Das war auch meine gesellschaftswissenschaftliche Meinung. Aber wir... Wenn Sie es sagen, Herr General? Wir sind in der wissenschaftlichen Lage, Lebende tot... Wie soll ich das verstehen? Ich bin ja willens, Herr General. Mein Gott... Lebende tot zu machen. Ich verstehe. Ich notiere. Heute, Sonntag, in Mortalkabine 9 einfinden. Kleidung und Wertgegenstände beim Pförtner abgeben. Jawohl. Heute, Sonntag, sterben gehen. Wie du mit deinen Leuten umspringst. Hast du das gehört? Er schwafelt von Antimaterie-Teilchen. Woher hat er das nur? Ich fange doch eben erst damit an und bin noch gar nicht zu Rande. Gesetz den Fall. Dein Geschöpf ist ein Teil deines eigenen Bewusstseins. Es existiert nirgendwo außer dir. Ja, müsste es aber ein sehr finsterer Teil meines Bewusstseins sein. Denn es hat die Sache mit der Antimaterie völlig in die falsche Kehle gekriegt. Ein einziges Antimaterie-Teilchen in diesem Aquarium und das ganze Ding knallt in nichts auseinander. Die Geschichte wäre aus. Lass ihm nur Zeit. Dein Geschöpf wird schon noch die richtige Antimaterie erfinden. Entdecken, meinst du? Denn wenn du ihm zubilligst, es sei ein intelligibles Wesen, worauf du dich ja versteift hast, müsste es die aus meiner Kraft entstandene Antimaterie als Objekt außerhalb seiner selbst begreifen. Es würde also glauben, es habe sie entdeckt. Jedenfalls hat das Ganze ihn sehr mitgenommen. Deine Figuren scheinen nicht gern ausgelitten zu haben. Ja, du bist dran. Staunton! Staunton! Mr. Staunton! Verdammter Drecks! Stunden zum Teufel nochmal antworte, wenn ich dich rufe. Jawohl, Captain, alles in Ordnung. Kurs weiterhin Nord-Nord-Ost. Verfluchter Quatschkopf, was ist in Ordnung? Komm gefälligst hoch! Leicht gesagt, Captain. Aber in der Koje ist absolut keine Luft und ich krieg die Decke nicht vom Kopf. Aufstehen, aufstehen, aufstehen! Ich kann nicht stehen, ich fall um. Fall um! Strampel mit Armen und Beinen! Tu, als ob du schwimmst! Ich kann nicht schwimmen. Was ist das für eine Luft? Erst war sie rot, dann war sie schwarz. Jetzt ist sie grün. Das ist keine Luft. Was ist es dann? Da bin ich überfragt. Was treibt sich hier für Volk rum? Es sieht nach Ungeziefer aus. Dagegen lässt sich nichts machen. Bei Gott, Captain. Fluchen Sie nicht! Ich lass mich kreuzweiß Kiel holen. Wir sind auf dem Meeresgrund. Staunen. Achtung! Ein Hai, Captain. Er ist mitten durch Sie durchgeschwommen, als ob Sie Marmelade wären. Staunen? Reißen Sie sich zusammen. Wissen Sie, was ein Froschmann ist? Sicher eines von diesen Meeresungeheuern. Und ein toter Froschmann? Das ist ein Froschmann, der tot ist. Wenn ich das mal hinkriegte. Gehen wir methodisch vor. Tod, Frosch, Mann. Fangen wir beim Mann an. Es ist ein Mann. Da haben wir schon eine Vorstellung. Dann ein Froschmann. Er ist grün, hat Glotzaugen und Schwimmhäute. Jetzt wissen wir genau, wie er aussieht. Gut. Aber er ist tot? Da weiß ich auch nicht weiter. Ich sehe schwarz für unsere Order. Wie sollen wir einen toten Frosch finden, der ein Mann ist? Oder einen toten Mann, der ein Frosch ist? Und außerdem noch ein Feind? Wir werden gegen ihn den Kürzeren ziehen. Das schadet der Admiralität gar nichts. Auf alle Fälle weiter. Kurs Nord-Nord-Ost. Auf welchem Schiff? Schiff. Schiff. Zu Fuß natürlich. Ich bin fußkrank, darum bin ich ja Seemann geworden. Dann tun Sie, als ob Sie zu Schiff wären. Ich bin in der Kajüte. In welcher Kajüte? Fragen Sie nicht lange, übernehmen Sie das Schiff. Oder können Sie kein Schiff übernehmen? Schiff? Jawohl, Schiff, Captain. Ich bin mit meinem Captain einer Meinung. Bitte, was ist ein toter Froschmann? Ich weiß es nicht. Soll ich es dir sagen, Schwarzer? Ich bitte darum. Gut, ich sag's. Aber erst verrate mir, was das ist. Eine Mortalkabine. Frag deine Morgen Montag. Er scheint genau Bescheid zu wissen. Heute Sonntag sterben wir. Morgen Montag trifft staatlicher Landregen auf Planquadrat. Mich trifft er nicht. Trifft niemals mehr morgen Montag. Morgen wird sterben. Morgen ist tot. So einfach. Viel zu einfach. Lass ihn. Er soll endlich tot gehen. Dann ist er mein. Alles, was nicht ist, ist mein. Morgen ist mein. Wenn du mogelst, Schwarzer, ist das Spiel aus. Weißer Engel, rette mich. Er kann dich sehen. Er gehört zu mir. Er ist ein Teil meines Bewusstseins. Ich gehöre dir, rette mich. Er hört uns. Das ist unlogisch. Wie kann er uns hören? Wir sind doch viel zu groß für ihn und unsere Stimmen ohne Apparate zu laut. Ich werde es dir beweisen, ohne Apparat. Komm, mein Morgen, komm, komm zu Bruno. Bruno, hilf dir. Schwarzer Engel, rette mich. Was habe ich gesagt? Morgen, ich bin dein Schöpfer. Hier zu mir. Spielverderber, Spielverderber, Spielverderber. Du verstehst keinen Spaß. Und du mogelst, das Spiel ist aus, Schluss. Gut aus. Nun muss er sterben und ist mein Geschöpf und geht ein ins Nichtsein und Nicht-Nichtsein. Er ist mein. Ich bin dein. Morgen, Montag, hörst du mich? Weißer Engel, ich höre dich. Höre morgen, du musst sterben, sterben. Schwarzer Engel, rette mich, ich sterbe. Du stirbst, du stirbst, du stirbst. Du stirbst nicht. Höre morgen, Montag, du wirst leben. Ich, dein Schöpfer, will es so. Denk an 00x, das ist die Formel. Sprich 00x und du wirst leben. Ab mit ihm, ich bin dran. Ich habe eine bemerkenswerte Theorie entwickelt. Daran erkenne ich Sie wieder. Um mit dem Ende zu beginnen und die Sache vom Heck aufzuräumen, was meinen Sie, Captain? Sind Sie tot oder lebendig? Ist das Ihre einzige Sorge? Erinnern Sie sich an die Elsie Blunt? Wie sollte ich nicht? Die schönste, schlankste, strahlendste von Liverpool bis Singapur. Leider war sie nicht mein Eigen. Sie gehörte der Bambi and Pambi Company. Es war mein Glück im Unglück. Wo ist sie jetzt? Sic transit Gloria Victoria. Und was sollen wir mit dem toten Froschmann? Vorausgesetzt, dass es ihn überhaupt gibt. Wir sollen ihn lebendig fangen. Denn er bereitet im Mekong-Delta eine Sabotageaktion vor. Was ist das? Eine Sabotageaktion? Ja, wie soll ich das wissen? Irgendwas wird es schon sein. Wie kann aber ein toter Froschmann eine Sabotageaktion vorbereiten? Ja, wenn wir doch nicht wissen, was das ist, warum soll er das da nicht können? Weil ein Toter überhaupt nichts kann, außer in den Himmel kommen. Oder in die Hölle, Stone. Und für was werden Sie sich entscheiden, Captain? Das hat ja wohl noch seine Zeit. Wenn ich Ihnen doch sage, dass Sie tot sind? Staunton? Deckoffizier! Ich muss Sie zur Ordnung rufen! Aber ich sitze doch auf der gleichen Sandbank fest, Captain. Ich bin genauso tot. Staunton, ich hatte mal einen Deckoffizier, der behauptete, die Erde sei viereckig. Er hätte es aus der Bibel, sagte er. Er ist unter meinem Kommando zweimal ums Kap Horn gesegelt. Er hat mit Augen gesehen, dass die Erde rund ist. Es half ihm nichts. Wenn einer unterm falschen Wind liegt, macht ihn selbst die Bibel nicht richtig. Gut. Und nun beweisen Sie sich selbst, dass Sie nicht tot sind. Ja, hier der Beweis. Ich habe eine Order von der Admiralität. Ich bin jederzeit unter der Nummer PX-13-17 zu erreichen. Mit dieser Nummer bin ich im Tiefseepersonalverzeichnis geführt. Diese Nummer bedeutet Kapitän Amos Dunbar. Ist das ein Beweis oder ist das keiner? Das ist eine wahrhaft zwingende Beweisführung. Sie haben mich gänzlich überzeugt, Captain. Aber was ist nun genau ein toter Froschmann? Wenn wir ihn haben, werden wir sehen. Lebend oder tot? Tot. Morgen ist tot. Wer ist morgen Montag? Ich bin morgen Montag. Ich bin tot. Warum bin ich tot? Ich musste sterben. Im Dienst für die Sache musste ich sterben. Ich soll die Unterwasserfreunde Mekong-Delta störfrei machen. Ich soll die Saboteure fangen. Ich soll verhindern, dass sie den Pylomenyl-Aggregator in die Luft sprengen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Den Aggregator gibt's doch noch nicht. Ich selbst weiß nicht, was das sein wird. Ich hab ihn noch nicht erfunden. Das alles kann ich nur, wenn ich tot und unter Wasser bin. Ich rette die Menschheit. Ich bin ein Held, ein toter Held, ein großer toter Held. Ich werde ewig im Bewusstsein meines Volkes leben. Aber wozu haben Sie mir einen Geigerzähler umgehängt? Wenn ich doch tot bin. Egal. Ich werde am Mekong-Delta für den Sieg der guten Sache leben und sterben. Das habe ich mir nicht träumen lassen, dass ich mir eines Tages den Ozean von unten besehen werde. Ich muss am Aktionsort sein. Der Geigerzähler tobt. Tick, tick, tick. Wenn ich noch leben sollte, ist es bald aus mit mir. Und was habe ich am Mekong-Delta zu suchen? Hatten Sie keinen Helden, der hier in der Nähe wohnt? Also gut, ich bin tot. Ich entscheide mich dafür, tot zu sein. Das ist nur noch die Ziffer. Jetzt habe ich sie vergessen. Ein Schild unter Wasser? Hier herrscht Ordnung. Tick, tick, tick, tick. Trotzdem, ich muss das Schild lesen. Liebenau, Kreis, Selchow. Nach Grimmitschau, 25 Kilometer. Das kann nicht wahr sein. Jasper! Natürlich. Wen hast du denn hier erwartet, du Rumtreiber? Jasper! Lee ist wütend auf dich. Sie macht ein Gesicht, als wolltest du sie sitzen lassen und auf und davon gehen. Da dachte ich, ein Wort unter Brüdern? Sie haben mich geschafft, Jasper. Ich bin tot. Was? Ja, wenn du meinst. Lass bloß Mutter nichts merken. Tu, als wärst du ganz gesund. Bis auf das geht's mir gut. Vater! Du lässt dir wieder mal Zeit und dann schreist du, als hätte man sich 20 Jahre lang nicht gesehen. Ich bin tot. Um euretwillen habe ich mich tot machen lassen. So schlimm wird's ja wohl nicht sein. Aber wenn du mittags um 12 Feierabend hast, treibst du dich rum bis in den frühen Vormittag und wir müssen mit dem Frühstück auf dich warten. Mutter. Du bist wieder mal ganz durcheinander. Dabei weißt du, es gibt Salzkartoffeln, die kann ich nicht wieder aufwärmen. Grüß dich morgen. Lee. Um deinetwillen, um unseretwillen. Um unseretwillen hören wir endlich auf zu essen, damit wir was aus dem Magen kriegen. Ich bin langsam satt. Der Telefondienst macht dich ganz kaputt. Du solltest dich umschulen lassen. Ich bin nicht mehr im Telefondienst. Ich habe einen Ehrenauftrag übernommen. Du lässt dir auch alles aufschwatzen. Sind denn nicht noch andere Dumme da? Es ist ja nicht weiter gefährlich. Ich soll nur die Unterwasserfront am Mekong-Delta störfrei machen. Hör dir das an. Was willst du denn am Mekong-Delta? Da sind wir jung und kahlköpfig, ehe wir dich wiedersehen. Warum soll er nicht mal ins Ausland? Im Schwimmen war er immer gut. Ich soll den Pylomenyl-Aggregator vor Saboteuren schützen. Ach, Gott sei Dank. Du hast mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Seit 3 Tagen reden Sie von nichts anderem als von dem Ding. Bis Grimmitschau sind die Fensterscheiben geplatzt. Unsere Kolonne hat 132 Überstunden gemacht, den Schaden zu beseitigen. Ich gehe nicht hin und sehe mir das Feuerwerk an. Ich habe genug vom nächsten Krieg. So redest du. Aber wer ist hingerannt, um es zu sehen? Du als Erster. Dann kleben wir lieber an, wie er gebaut wird. Von was redet ihr? Von dem Ding. Du hast ja selber davon angefangen. Der Pylomenylaggregator fliegt in die Luft? Ist in die Luft geflogen. Übermorgen. Übermorgen? Du wirst dich doch wohl noch auf übermorgen entsinnen können. Heute sind sie gerade mit der Montage fertig. Der General hat gestern zu mir gesagt... Was dir gesagt hat, das weißt du heute. Du warst schon immer so oberschlau. Lass dich doch als Hellseher umschulen. Ja, willst du denn deine Suppe nicht mehr in die Schüssel tun? Mir ist der Appetit vergangen. Warte, ich geh mit. Als sei ich einen Tag lang weg gewesen. Ihr sollt mir hier keinen Blumenstrauß überreichen, aber es gibt Salzkartoffeln und die kann ich nicht wieder aufwärmen und grüß dich morgen. Und das ist alles? Wenn ich an die Zeit vor unserer Heirat denke. Die Zeit, wenn wir noch nicht verheiratet sind. Morgen, was plagst du dich mit ungeschehenen Dingen? Kein Mensch kann wissen, was war. Man muss die Vergangenheit auf sich zukommen lassen. Schluss der Vorstellung. Wir müssen sofort abbrechen. Es ist was Schreckliches passiert. Jetzt? Wo wir endlich ein Paar zusammen haben? Wir tanzen mir wieder auf der Nase rum. Sie stellen einfach die Zeit auf den Kopf und lassen sie rückwärts laufen. Ist denn das nicht gleichgültig, ob die Zeit vor- oder rückwärts läuft? Ja, für das Universum ist die Richtung des Zeitablaufs ohne Belang. Aber in dem Universum gibt es Phänomene, die nicht umkehrbar zu denken sind. Zum Beispiel das Kochen von Salzkartoffeln. Warum hast du denn das zugelassen, dass die Familie Salzkartoffeln isst? Und dazu noch zum Frühstück. Na, das war mein Fehler. An dieser Stelle hätte ich bereits bremsen müssen. Aber was tue ich jetzt? Dreh deine Figuren um und lasse wieder vorwärts strampeln. Kein Mensch kann wissen, was sein wird. Du bist unglücklich, dass ich gekommen bin. Ich bin unglücklich, dass du gehen wirst. Ich bin tot. Ich werde nie mehr weggehen. Wenn du tot bist, bin ich auch tot. Wie kannst du das alles vergessen haben? Wie kannst du vergessen haben, dass du mich verlassen wirst, noch ehe der Aggregator in einen Rauchpilz auffliegt? Wie kannst du vergessen haben, damals, als man euch mit dem Friedensall nach Weihaiwei geschossen hat? Und ihr kamt niemals an, nichts von euch, nicht ein Stäubchen. Und mich... Das ist furchtbar, was du da über uns sagst. Wie kannst du das alles wissen? Wenn du das vergessen hast. Wenn du das vergessen hast... Wie du vor mir hergehen wirst, diese scheußliche Weckeruhr über die Schulter gehängt und ich werde dich rufen. Du wirst dich nicht einmal nach mir umdrehen, so wirst du mich alleine lassen und deinen Weg gehen, als ob ich... Es ist immer noch nicht ganz in Ordnung. Lass es, wie es ist. Wenn du noch länger dran drehst, dann verstehe ich gar nichts mehr. Was ist das, was sie... immer zu vergessen haben? Ich weiß nicht recht. Aber ich habe mir bereits eine Hypothese gemacht. Die Toten haben die Zukunft hinter sich. Das unterscheidet sie von den Lebenden. Morgen, scheint es, hat noch ein ganzes Stück vor sich. Verstehst du? Nö. Wo waren wir stehen geblieben? War von einer Weckeruhr die Rede. Morgen ist dran. Das ist keine Weckeruhr, sondern ein Geigerzähler. Und zum Zeichen, dass du dich irrst und die Zukunft so wenig wissen kannst wie ein anderer, werf ihn hier ins Wasser. Er ist weg. Da siehst du mich noch? Die scheußliche Weckeruhr über die Schultern gehängt? Ich sehe, wie es sein wird. Es wird sein. Wie kannst du das wieder wissen? Ich weiß auch, dass du es nicht sagen wirst. Ich werde es sagen. Du wirst es nicht sagen. Gut. Wenn du es besser wissen willst, als ich selber, was ich dir zu sagen habe, dann sag du es mir. Siehst du, wie ich recht behalten habe? Du wirst es nicht sagen. Ich sag's dir. Dies. Du tatest deine Arbeit wie alle anderen. Du warst ein ganz gewöhnlicher Mensch wie alle anderen. Aber dir war Schreckliches geschehen. Und deine Stimme von oben befahl dir zu sterben. Nun weißt du nicht, ob du lebst oder tot bist. Dies aber glaubst du zu wissen. Ich, deine Frau, für die du das alles getan hast, sei tot. Du sagst, kein Mensch könne die Vergangenheit wissen. Verwirr mich nicht. Ich weiß nicht die Vergangenheit. Ich weiß deine Rede. Die ich nie gehalten habe und nie mehr halten werde. Ich wusste nicht, dass ich tot war. Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet. Ganz unsinnig habe ich gewartet. Denn du würdest kommen zu deiner Zeit. Ich ahnte, es sei etwas Schreckliches geschehen. Mir war nichts geschehen. Und du kamst nicht. Vater schimpfte, dass er die Arbeit im Garten allein hätte. Mutter schimpfte, das Essen würde kalt. Da sah ich dich kommen. Eine Stunde lang oder länger. Einen ganzen Tag lang sah ich dich kommen. In jedem Augenblick tratest du aufs Neue aus dem Wald und Jasper war an deiner Seite und Vater neben mir lachte ein wenig und war ein wenig ärgerlich und ich rannte weg. Ich konnte es nicht ertragen zu sehen, wie du nun wirklich kamst und es würde das letzte Mal sein. Du kamst abermals auf uns zu und jedes Mal war es das letzte Mal. Morgen. Ich lebe. Ich weiß die Vergangenheit. Aber was wird aus uns werden? Ich kann es nicht wissen. Ich wusste nicht, Lee, dass man so tot und so unglücklich zugleich sein kann, wie ich es bin. Und das hindert Sie nicht, unglücklicher junger Mann, die Hände über den Kopf zu heben. Sie sind verhaftet. Bruno, nimm deinen Kapitän zurück. Du bist noch nicht dran. Ich kann nichts dafür, Argel. Er kam von ganz alleine. Aber mein Pärchen ist in Liebenau-Kreis Selchow, 25 Kilometer von Krimitschau. Wie kommt der Kapitän dahin? Erinnere dich an das Schild unten im Wasser. Das entschuldigt nichts. Du hast soeben sämtliche Denkketten zerrissen. Der ganze Dialog ist auseinander. Ich kapiere das mit den Denkketten nicht, Argel. Aber ich bin trotzdem zerknirscht. Machst du weiter? Wir waren beide so tot und so unglücklich zugleich. Morgen? Ich bin am Ende. Ich weiß nicht, wie es mit uns weitergeht. Und das hindert Sie nicht, unglücklicher junger Mann, die Hände über den Kopf zu heben. Sie sind verhaftet. Ist das ein Ritual der christlichen Seefahrt oder was sollen meine Hände über dem Kopf? Schwatzen Sie nicht, wackeln Sie nicht, sonst knallt's. Was? Mit diesen Schießhörnern, die Sie aus der antiken Abteilung gestohlen haben? Oh. An meinem Finger ist ein Ring. Der Stein ist auf Sie gerichtet. Ein einziger Willensimpuls in meinem Hirn. Und Sie sind zu nichts. Ring hin, Ring her, erst die Parole. Pro Materie oder Antimaterie? Auf welcher Seite stehen Sie? Staunton, klopf ihm die Taschen ab. Soll ich Ihnen den Ring abnehmen? Sie Kinderfilmfigur unter Ihrem Dreieckhut. Wissen Sie, was das sind? Todesstrahlen. Wir sind keine Piraten, Staunton. Froschmann, drehen Sie sich um und gehen Sie langsam vor mir her. Ich drohe zum letzten Mal. Dazu ist gut, Abmarsch. Ich drohe nochmals. Soll ich ihm eins aufs Maul geben? Ich drohe weiter. Ich will dir nur mal was sagen, junger Mann. Ich habe in der Unwissenheit des Todes geruht und bin aufgekommen um deinetwillen. Seit 4 Tagen weiß ich nur, was das ist. Todesstrahlen und Beta-Teilchen und turboroter Marke, Friedensall. Seit 4 Tagen weiß ich wieder, was das ist, kämpfen und schlagen und Spion und Feind. So, nun nimm die Hände runter und gebrauche deine Todesstrahlen, wie du willst, ob ich es Terzerol nenne oder du es Todesstrahlen. Es kotzt mich an. Du weißt, ich werde es nicht tun. Warum prahlst du damit, dass du es nicht tust? Weil mein 300 Jahre älter sein es mir verbietet, auf deine Spiele einzugehen, du junger Mann aus dem finsteren 18. Jahrhundert. Was meine Todesstrahlen von euren Terzerolen unterscheidet, ist nicht die Wirkung der Waffe, sondern das Bewusstsein, das hinter der Waffe wirkt. Hinter meinen Todesstrahlen waltet die höhere Moral. Eh lass dich töten, eh dass du selber tötest. Das ist das oberste Gesetz meiner fortgeschrittenen Gesellschaft. Du hast deine Schiffsleute peitschen lassen. Und sie haben es dir heimgezahlt. Pavian gegen Pavian. Ja, wozu hast du denn dann die Todesstrahlen, Mensch? Gehst dort und häng ihm seinen Geiger um. Morgen. Ich hab's gesagt. Die schreckliche Uhr. Verehrte Lady, verzeihen Sie einem Gentleman, dass er es in Ihrer Gegenwart wagt, seine Pflicht zu erfüllen. Wir müssen leider die Unterwasserfront am Mekong-Delta störfrei machen. Kapitän. Für Sie bin ich immer noch PX-13-17. PX-13-17. Es gibt ein altes Wort. Gnade vor Recht ergehen lassen. Ich weiß nicht, was das ist, Gnade. Ich weiß auch nicht, was es geben könnte, dass man vor dem Recht ergehen lässt. Sie wissen es vielleicht. Im Namen eines alten Wortes. Dies ist meine Frau. Sie war tot. Lassen Sie uns gehen. Gnade ist Gnade und Recht ist Recht und Sie sind mein Froschmann und Ihre Aufgabe ist, tot zu sein. Wenn aber dieses Frauenzimmer hier nicht tot ist und ich lasse Sie beide zusammen, kann ich in eine verteufelte Lage kommen. Erst muss ich herauskriegen, was hier tot ist und was hier nicht tot ist. Doch nur helfen Sie mir. Das nennt man in der Philosophie das Eintreten einer neuen Lage, Captain. Wir haben statt eines toten Froschmanns einen lebenden Froschmann eingehandelt und eine allerliebste Fröschin dazu. Gleichsam ein Froschpärchen, das nicht nur mit seinem Quaken die heilige Stille des Todes empfindlich stört, sondern auch mitten ins Nichtsein hinein seine eklen Eier legen wird. Und in Form von Kaulquappen wird ein verworfenes Sein über das einzig und alleinig rechtmäßige Nichtsein triumphieren. Gestern, ich erinnere mich, war ich noch nicht so überzeugt, dass das Sein etwas Ekliges ist. Sie habe ich ganz schön rumgekriegt. Es gibt nur eine Gewissheit. Sie beide umlegen, dann sind Sie tot. Die Order sieht nicht vor, den Froschmann zu töten. Sie meinen, wenn wir tot sind, müssen wir alles rund um uns herum auch tot machen. Ich habe es mir überlegt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, ich bin gar nicht so tot, wie es den Anschein hat. Folglich urteile ich als Unparteiischer, wenn ich die Vortrefflichkeit des Todes preise. Der junge Mann schwatzt was von Gnade. Da kennt die Wissenschaft den Ausdruck Gnadentod. In Teufels Namen, Staunton. Schläfern Sie die Lady ein. Argil, das ist nicht dein Ernst. Das kannst du nicht zulassen. Es ist dein Kapitän, der hier verantwortlich ist. Es ist dein Morgen, der hier eingreifen muss. Es ist der Dame lieb, bestimmt zu sterben. Was kann mein Morgen tun? Was kann ich tun? Es ist geschehen. Er schreit und spielt den Arzt. Soll ich mich neben ihm auf die Knie werfen und ihr den Kopf halten? Ich bin noch nicht entschlossen, ihn leben zu lassen. Vielleicht kriegen Sie sich noch? Dann wird mein Kapitän retten, was zu retten ist. Zum Rapport. Ich schlage vor, analog und exzentrisch. Streuen Sie noch Situation und kommunikativ ein. Ich beginne. Analog der exzentrischen Situation blieb uns nichts weiter übrig, als... Versuchen Sie es mit Objekt. Ja, das ist heute allgemein üblich. Als dem kommunikativen Verhältnis des Objekts ein Ende zu bereiten. Gut, dann habe ich noch eine interessante Neuerscheinung. Impertinent oder so ähnlich. Impertinent? Gleich habe ich zwar was mit Saufen, Prost. Prostitution? Nein, Ex. Ex-Experiment, ja. Und wenn ich noch konkret dazu tun dürfte? Ja, wozu soll das gut sein? Naja, also meine Wege. Das zum Tode führende Experiment an der Lady wurde im Interesse der Allgemeinheit konkret durchgeführt. Ist das ein Rapport oder ist das keiner? Morgen! Was hast du uns angetan? Morgen! Vergiss nicht! Lass sie laufen, mein Junge, und halt uns nun nicht länger auf. Glaub mir, sie sind es nicht wert. Erst bringt man sich ihretwegen um und dann machen sie einem Vorwürfe. Es handelt sich nur noch darum, wie kommen wir aus dem Wasser? Wie? Wohin gehst du? Warte! Bleib! Ich komme! Langsam! Schnell, Staunton! Bringen Sie ihn ins Geschäft! Wollen Sie zahlen für das, was Sie umsonst haben können? Versteh, mein Junge, ich will dir doch nicht an den Kragen. Du weißt, wie wir aus dem Wasser kommen. Lass mich los, du Mörder! Das sagst du mir nicht zweimal. Lass mich los! Lee, rette mich! Morgen! Ich lebe! Hör mich! Ich komme! Ruf mich beim Namen! Utopia! Rette mich, weißer Engel! Zero! Aus. Da hilft die beste Nummer nicht, wenn man immer wieder draufdrückt. Das also war das Geschäft. So habe ich es nicht gewollt. Auf alle Fälle wissen wir, wie wir aus dem Wasser kommen. Er hatte mir die Nummer auch so gegeben. Er hatte ja sein Mädchen drüben. Wo treibst du dich bloß wieder rum? Sie haben mich geschafft. Ich bin tot. Namens Vater. Du weißt doch, dass es Salzkartoffeln gibt. Die kann ich nicht wieder aufwärmen. Wo ist Lee? Lee! Lee! Lee? Er taugte nichts. Das Material wird immer schlechter. Ich hätte mich lieber abknärgeln lassen, als die Nummer verraten. Versuchen Sie es, Kapitän? Red nicht, Staunton. Nimm ihm den Geiger wieder ab. Wir brauchen ihn jetzt. Was machen wir mit seinen Todesstrahlen? Lassen wir die vielleicht in der tiefen See? Ja, bei Gott und allen Teufeln, ja. Das ist nichts für uns. Das waren die ersten zwei Menschen, die ich habe sterben lassen. Und das heißt, erst ab dem 10. gewöhnt man sich daran. Da wären die Todesstrahlen das geeignetste. Staunton! Geh mir auf eine Zeit vom Leib und nimm den Geiger mit. Ich will ihn nicht. Wenn ich ohne ihn durchkomme, ist es Gottes Fügung. Geh, sag ich. Ich kann Sie nicht allein lassen. Die See rundum ist radioaktiv. Sie schaffen es nicht ohne Geiger. Geh, sag ich. Und du siehst mich wieder. Oder meinst du, ich lasse das Schiff unter deinem Kommando? Morgen, Geliebter, ich folge dir durch ein- und ausatmende Berge, durch Wolken von Ungeheuern. Ich gehe ins Nichts und Abernichts, und Nichts und Abernichts öffnen vor mir ihre Tore. Mein Fuß tritt auf nichts, meine Hand umschließt nichts, nichts füllt mir den Mund und die Augen. Ich bin und bin nicht, weil du mich vergessen hast, Morgen. Sprich meinen Namen. Und wir sind gerettet. Das hast du alles aus dem Fernsehen, was? Das stammt von dir. Das mit dem Nichts und Abernichts steht im dritten Band deiner gesammelten Werke. Ich denke, du liest keine Bücher. Ich denke, du schaffst keine Werke. Bruno! Hier bist du! Die verflixten Drähte, man schlägt lang hin. Gott, wie sieht es hier aus? Bruno, lauf schnell nach Haus, deine Mutter hat eben angerufen, sie sucht dich überall. Was ist doch erst 10 Uhr? Wiedersehen, Frau Neumann. Ciao, Agil. Morgen geht's weiter. Ciao, ciao, bis morgen. Und jetzt zu dir. Warum ist die ganze Stube nass? Der Dreck hier kommt in den Mülleimer. Das ist doch meine Antimaterie. Das ist mir egal, hier schaffe ich Ordnung. Nimm das Aquarium ins Badezimmer und schütt es aus. Nein. Hast du gehört? Das Aquarium bleibt. Du hast dich wochenlang nicht drum gekümmert. Du weißt, was Vater gesagt hat. Erst kommt das Aquarium weg und dann gibt's die Einschienenbahn und ehe du das Aquarium nicht wegräumst, gibt's nichts Neues. Und du warst damit einverstanden und jetzt stellst du dich an. Ich habe eure Meckerei satt und ich verzichte auf die Einschienenbahn und das Aquarium bleibt. Das wollen wir doch mal sehen, ob du hier deinen Willen hast. Jetzt auf der Stelle kommt das Aquarium weg. Lass es doch bitte. Lass es noch einen Tag, noch einen einzigen Tag, nur noch einen Tag. Was ist denn los? Du heulst ja. Das soll so bald nicht wieder vorkommen, dass du über was in Tränen ausbrichst. Ich will mit Vater reden. Jetzt wasch dich und ab ins Bett. Gute Nacht, Mama. Dankeschön. Mach schnell. Mama, horch mal. Sie spielen weiter. Verdammt heiß heute. Jawohl, Herr, verdammt heiß heute. Aber der Reaktor macht sich verdammt gut. Jawohl, Herr, verdammt gut. Wir werden verdammt Fahrt haben. Jawohl, Herr, verdammt. Verdammte Luft in der Robotercap. So dick, dass man sie essen könnte. Der Teufel soll sie essen. Kurs ist PX13-17. Ich bin in der Messe. Ich weiß nicht, wozu wir nun all die Roboter haben, dass sie zu weiter nichts taugen als zu Gewerkschaft und Meuterei. Ich weiß nur, dass es sowas früher nicht gegeben hat. Das weiß ich genau. Jawohl, Herr, genau. Das Aquarium. Ein Hörspiel von Christa Reinig. Die Rollen und ihre Sprecher waren: Weißer Engel, genannt Argil, Gustl Halinke. Schwarzer Engel, genannt Bruno, Giselheid Hönsch. Morgenmontag, ein toter Froschmann, Jürgen Goslar. Lee, seine Frau, Elisabeth Schwarz. Jasper, sein Bruder, Peter Roggisch. Der Vater, Hans Timmerding. Die Mutter, Mila Kopp. Amos Dunbar, Kapitän der Viermastbark Elsie Blunt, Günther Lüders. Staunton, sein Offizier, Heinz Schimmelpfennig. Ein Maat, Herbert Dubro. Dispatcherin, Marisa Gaffron. Frau Neumann, Lotte Bethke. Ton und Schnitt, Walter Joost und Heide Blohhut. Regie, Raul Wolfgang Schnell. Nach unserer heutigen Hörspielsendung noch ein kurzer Programmhinweis. Am kommenden Sonntag, dem 11. August, bringen wir zur gewohnten Hörspielzeit um 21.05 Uhr hier auf NDR 4 Der Untergang des Egoisten Fatzer, ein Hörstück nach dem dramatischen Fragment von Bertolt Brecht. Der im Dezember vergangenen Jahres verstorbene Regisseur und Dramatiker Heiner Müller hatte die Funkfassung des Stückes erstellt und selbst Regie geführt. Die Produktion entstand unter Mitwirkung der Musikgruppe Einstürzende Neubauten 1988, also kurz vor dem Zusammenbruch der DDR in Ost-Berlin. Thank you. NDR 4 Nachrichten. 22 Uhr. Atlanta. Bei den Olympischen Spielen haben die deutschen Sportler ihre Medaillenbilanz weiter vergoldet. Im Springreiten gewann Ulrich Kirchhoff am Abend die insgesamt 20. Goldmedaille. Zuvor hatten die Potsdamer Kai Blum und Thorsten Gutsche im Kajak Zweier über 500 Meter den ersten Platz belegt. In der gleichen Disziplin holten sich Birgit Fischer aus Mannheim und Ramona Portwig aus Hannover die Silbermedaille. In den Boxwettbewerben errang der Berliner Otkay Urkal im Halbweltergewicht Silber. Im Fliegengewicht gewann Soltan Lunka aus Schriesheim Bronze. Im Medaillenspiegel liegt Deutschland mit 20 Goldmedaillen jetzt auf Platz 3 hinter den USA und Russland. Die Spiele von Atlanta gehen in der kommenden Nacht mit einer großen Abschlussfeier zu Ende. Washington. Die Hälfte aller tropischen Urwälder ist von Zerstörung bedroht. Das geht aus einem Bericht des Internationalen Forschungsinstituts für Landwirtschaft hervor, der am Abend veröffentlicht wurde. In dem Dokument heißt es weiter, jede Minute würden 29 Hektar tropischen Urwaldes vernichtet. Nach dem Bericht wird der Wald überwiegend von Armen gerodet, die Boden für eine karge Landwirtschaft brauchten. Um dem entgegenzuwirken, bedürfe es umfassender Bemühungen zur Beseitigung der Ursachen. Dazu gehörten Armut, Bevölkerungswachstum und eine verfehlte Forstpolitik. Das Internationale Forschungsinstitut für Landwirtschaft arbeitet für die Weltbank. Mostar. Kroaten und Moslems haben am Abend neue Verhandlungen zur Beilegung der politischen Krise in der Stadt aufgenommen. Nach Angaben der Europäischen Union hatten die Kroaten zuvor neue Vorschläge unterbreitet. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Um Mitternacht war eine Frist der EU für die Kroaten abgelaufen, ihre Blockade bei der Wahl eines gemeinsamen Bürgermeisters zu beenden. Die Kroaten erkennen das Ergebnis der Kommunalwahl nicht an, bei der sie den Moslems knapp unterlegen waren. Im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen wollen die Europäer morgen über ihren Rückzug aus der herzegowinischen Provinzhauptstadt entscheiden. Jerusalem. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat sich angeblich zu einem Teilabzug der israelischen Truppen aus Hebron entschlossen. Der Regierungschef habe entschieden, die Zusage seines Vorgängers Peres an die Palästinenser einzuhalten und mit dem Rückzug noch in diesem Monat zu beginnen, berichtete ein israelischer Fernsehsender. Ein Sprecher Netanyahus widersprach dieser Darstellung und erklärte, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. In Hebron leben 450 jüdische Siedler unter 100.000 Palästinensern. Es ist die einzige Stadt im Westjordanland, die sich noch voll unter israelischer Herrschaft befindet. Bremen. Nach erneuten Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei hat sich die Lage in der Hansestadt wieder beruhigt. Wie die Polizei mitteilte, sind in der Innenstadt kaum noch Punker oder Mitglieder der sogenannten autonomen Szene zu sehen. Heute früh hatten mehrere hundert Personen eine Kreuzung blockiert. Die Einsatzkräfte nahmen rund 70 Jugendliche in Gewahrsam. Bremens Innensenator Ralf Bortscheller zeigte sich erfreut, dass größere Ausschreitungen verhindert wurden. Bortscheller sagte heute im NDR, er habe nichts gegen Punker und sei gesprächsbereit. Wer aber Randale suche, müsse mit polizeilichen Mitteln rechnen. Die Kosten für den Polizeieinsatz am Wochenende bezifferte der Innensenator auf einige hunderttausend Mark. In Hannover blieb es auch am letzten Tag der verbotenen sogenannten Chaostage ruhig. Hamburg. In der zweiten Fußball-Bundesliga gab es heute drei Begegnungen. Alle drei endeten unentschieden. VfB Lübeck gegen Eintracht Frankfurt und VfB Oldenburg gegen SV Meppen spielten jeweils 1:1. Der FC Gütersloh und der FC Carl Zeiss Jena trennten sich 0:0. Erster Tabellenführer der zweiten Liga sind die Stuttgarter Kickers nach ihrem gestrigen 4:0-Sieg bei Rot-Weiß Essen. Die Wettervorhersage bis Montagabend. Ein Hoch wandert von der Nordsee nach Südskandinavien. An seinem Rand ist es nachts wolkig oder klar, stellenweise bildet sich Nebel. Es wird sehr kühl mit Tiefstwerten bei 8 Grad, auf den Inseln 12 Grad. Morgen ist es sonnig oder leicht bewölkt, es erwärmt sich auf etwa 23 Grad, an der See 20 Grad. Die weiteren Aussichten, am Dienstag bleibt es noch überwiegend freundlich und warm, am Mittwoch kommen von Südwesten einzelne Schauer und Gewitter auf. Die Windvorhersage bis Montagabend, Deutsche Bucht, Nordost bis Ost 3 bis 4, morgen im Südteil Ost 5. Westliche und südliche Ostsee, Nordwest 3 bis 4, Nordost bis Ost drehend, morgen zunehmend 5. Am Montag werden das Morgenhochwasser an der deutschen Nordseeküste und in Emden sowie das Vormittaghochwasser in Bremen und Hamburg 0 bis 2 Dezimeter niedriger als das mittlere Hochwasser eintreten. Soweit die Nachrichten. NDR 4. Meine Damen und Herren, in unserem Intermezzo hier auf NDR 4 hören Sie in der nächsten halben Stunde nun Aufnahmen mit Ella Fitzgerald, Oscar Peterson und Julie London. Den Anfang macht das Ray Brown Trio mit Jeff Hamilton Schlagzeug, Jane Harris Klavier und Ray Brown am Bass. You are my sunshine. Baski, den neuen Fußballzauber in Niedersachsen auf sich hat. Kritiker der CDU-CSU haben sich mit der entsprechenden Forderung bei den Koalitionsberatungen nicht durchsetzen können. Arbeitsminister Blüm vertrat die Ansicht, eine Ausnahmeregelung für Schwangere könnte ein Hindernis bei der Einstellung von Frauen sein. Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten werde die Lohnfortzahlung jedoch nicht eingeschränkt. Warschau. Die polnische Regierung hat ein Bauverbot innerhalb einer Schutzzone um das frühere Konzentrationslager Auschwitz verhängt. Im Abstand bis 500 Meter um das Lager sollen ferner alle umstrittenen Bauten abgerissen werden. Dies gilt nicht für das deutsch-polnische Unternehmen Maja, das im vergangenen Jahr mit der Errichtung eines Supermarktes in der Nähe des ehemaligen KZ-Geländes begonnen hatte. Nach internationalen Protesten hatten sich die Investoren mit den zuständigen Behörden darauf geeinigt, statt des Supermarkts ein Dienstleistungszentrum für die Besucher der Gedenkstätte zu errichten. Hamburg. ARD und ZDF wollen im kommenden Jahr ihren gemeinsamen Kinderkanal sowie einen Parlamentskanal starten, falls die Finanzierung...